B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jacek und folgenden Themen. Entscheidung, italienisches Verfassungsgericht zu Lex Berlusconi. Engagement, Integration in schwedischen Problemvierteln. Empörung, Reaktionen in Polen auf den Smolensk-Abschlussbericht. Trauer, Erinnerungen an den Aufstand in Litauen 1991 sowie schließlich Intrigen, skurrile Abhöraffäre in Bulgarien. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi kann wegen Korruption und Betrugs nunmehr vor Gericht gestellt werden. Dieser Ansicht ist das Verfassungsgericht in Rom zumindest und urteilte entsprechend. Kurzum, das von Berlusconi durchs Parlament gepeitschte Gesetz zum Schutz von Regierungsmitgliedern vor Strafverfolgung ist nach Ansicht der Richter in wichtigen Punkten nicht mit der Verfassung vereinbar. Klingt nicht schlecht, das Urteil hat aber auch seine Schwächen. Denn über die Eröffnung eines Verfahrens müssen einzelne Strafrichter nun von Fall zu Fall entscheiden. Und das bedeutet wiederum, für Berlusconis Gegner ist das Urteil des italienischen Verfassungsgerichts nur ein halber Sieg. Stefan Tründle kommentiert. La legge è uguale per tutti, das Gesetz ist für alle gleich. Dieser Satz hängt in italienischen Gerichtssälen und das oberste italienische Gericht hat Silvio Berlusconi erneut bestätigt, dass er auch für ihn gilt. Was Silvio Berlusconi von Richtern im Allgemeinen und von Verfassungsrichtern im Besonderen hält, das hat er bei seinem Berlin-Besuch noch einmal deutlich gemacht. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel sagte er, der Richterstand in Italien habe sich in ein juristisches Machtinstrument verwandelt und übertreibe seine verfassungsgemäße Rolle. Im Übrigen sei das alles lächerlich und ob gegen ihn prozessiert werde oder nicht, sei ihm total egal. Der Gesichtsausdruck der Kanzlerin während dieser eines Regierungschefs unwürdigen Richterbeschimpfung war übrigens durchaus sehenswert. Silvio Berlusconis Rechts- und Demokratieverständnis ist recht einfach gestrickt. Wer ihn persönlich kritisiert, kritisiert nicht die Person Berlusconi, sondern den amtierenden Regierungschef und beschädigt damit das Ansehen des Landes. Alle, die gegen ihn sind, müssen Kommunisten sein, denn schließlich ist er derjenige, der immer Recht hat und alles richtig macht. Nach dem für ihn höchst blamablen Urteilsspruch dürfte daher auch sein Gesichtsausdruck ziemlich sehenswert gewesen sein. In Anbetracht von gleich drei Prozessen muss Berlusconi nämlich künftig seinen Terminkalender richterlich überprüfen lassen. Denn nicht mehr er entscheidet, ob ein gewichtiger Grund gegen einen Gerichtstermin spricht, sondern ein Richter wird das tun. Insofern war das Urteil des Verfassungsgerichtshofs einer Demokratie absolut würdig und das Gesetz über die rechtmäßige Verhinderung trägt jetzt seinen Namen sogar zu Recht. Die Richter haben nämlich anerkannt, dass es in der Tat Regierungsgeschäfte gibt, die erstmal Vorrang haben. Nur Berlusconis automatisierte Dauerausrede nach dem Motto »Ich habe immer zu tun« haben sie korrekterweise abgelehnt. Ob Berlusconi aber tatsächlich vor Gericht erscheinen wird, ist dennoch fraglich. Zunächst dauert es sicher mehr als einen Monat, bis das Urteil überhaupt rechtskräftig wird. Die Zahl von Berlusconis unaufschiebbaren Terminen dürfte anschließend massiv zunehmen. Zudem dürften seine Anwälte Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um die Prozesse irgendmöglich zu verzögern. In einem Fall winkt nämlich schon die Verjährung. Außerdem dürften die Vertrauten des italienischen Regierungschefs schon bald die Neuauflage eines weiteren Immunitätsgesetzes planen, auch wenn es angesichts sehr knapper Mehrheiten nicht einfach sein dürfte, dieses durchs Parlament zu bringen. Allerdings gibt es noch eine andere Unwägbarkeit. Das Verfassungsgericht hat nämlich eine Volksabstimmung über Berlusconis Immunitätsgesetz zugelassen. Sollten genügend Stimmen zusammenkommen, könnten die restlichen Teile des Gesetzes auch noch gekippt werden. Die Regierung Berlusconi hat daher, wie man sieht, wieder mal keine Zeit für die seit 16 Jahren versprochenen Reformen, weil sie sich erneut mit sich selbst beschäftigen muss. Trotzdem, das war eine gute Entscheidung für Italien. Ein Kommentar von Stefan Tröndle. Ein Blick ins Ausland genügt. Die Integration von Ausländern scheint gar nicht so schwer zu sein. Bestes Beispiel dafür ist Schweden. Da gibt es Lotsen für Neuankömmlinge, in der Regel auch einen Job und zwar unter Umständen auch einen gut bezahlten. Kurzum, in Schweden geht es Migranten gut, weil die Regierung dort unter Integration offenbar etwas völlig anderes versteht, als dies in Deutschland etwa der Fall ist. Der Einwanderer hat nicht nur Pflichten, sondern kann auch die Privilegien in Anspruch nehmen, die allen Bürgern im Land zustehen. Und auch für jene, die aufgrund ihrer mangelnden Bildung völlig unterzugehen drohen, lässt sich Schweden etwas einfallen. Albrecht Breitschuh über Engagement und gute Ideen. Vor 31 Jahren kam Asiya aus der Türkei nach Schweden. Erst lebte sie mit ihrem Mann und den 4 Kindern in Tensta, dann in Spånga, also 2 klassischen Einwanderervierteln von Stockholm, aus denen sich die Anderssons oder Svenssons längst verabschiedet haben. Zurzeit ist Asiya arbeitslos, aber nicht ohne Beschäftigung. Bei Leafsticket schneidert sie von Montag bis Freitag Taschen, Kleidung oder Gardinen, zusammen mit anderen Frauen aus so ziemlich allen Teilen der Welt. Es ist wichtig für mich und die anderen hier auch, dass wir rauskommen aus unseren Wohnungen. Dort wird man auf Dauer nur depressiv und vereinsamt. Hier trifft man sich mit anderen Menschen und ist gesellig. Leafsticket ist ein in Schweden etwas aus der Mode gekommenes Wort und meint in etwa Kleidung für Körper und Leben. Die Doppeldeutigkeit ist bewusst gewählt, so Birgitta Nordlöf, die den gemeinnützigen Verein vor 19 Jahren gründete. Sie ist ausgebildete Lehrerin und Kunstwissenschaftlerin, hat Sprachkurse für Einwanderer gegeben und weiß, dass es ohne Sprache keine Integration geben kann. Eine Frau hat mir mal gesagt, ich lebe schon so lange in Schweden, habe 11 Jahre die offiziellen Kurse Schwedisch für Einwanderer besucht und erst bei euch die Sprache gelernt. Die Voraussetzungen dafür sind oft alles andere als günstig. Von den rund 100 Frauen, die bei Leafsticket zurzeit an verschiedenen Kollektionen schneidern, die dann auch in den Verkauf gehen, sind gut ein Viertel Analphabeten. Menschen, die nicht lesen und schreiben können, eine neue Sprache beizubringen, gehört zu den größeren Herausforderungen für Birgitta Nordlöf, die sich aber zu helfen wusste. Mit einem speziellen Lehrbuch, konzipiert für Analphabeten. Über Stickereien von Buchstaben kamen die Frauen zur Schrift. Aber Leafsticket vermittelt nicht nur Sprachkenntnisse. In Schweden ist es so, dass jeder sein eigenes Geld verdient, Männer und Frauen. Für die Leute ist es normal, morgens das Haus zu verlassen. Die Kinder unserer Frauen sagen auch, Mama arbeitet bei Leafsticket. Sie lernen hier, dass man eben nicht zu Hause sitzt und auf Geld wartet, sondern selber etwas tut. Ich glaube, man kann Arbeitslosigkeit auch vererben, dass man auf Sozialhilfe angewiesen ist oder von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Und diese Spirale wollen wir stoppen. Leafsticket ist ein Beispiel dafür, dass Integration funktionieren kann. Vor allem, wenn sich Menschen mit Ideen und Tatkraft einsetzen, wie Birgitta Nordlöf. Ein anderes Beispiel ist das Gymnasium im nur eine U-Bahn-Station entfernten Rinkeby. Auch dieser Stadtteil steht für die Licht- und Schattenseiten der multikulturellen Gesellschaft. Als der in Finnland aufgewachsene Börje Erstrand hier vor fast 20 Jahren Direktor wurde, war die Schule verwahrlost, wie er betont. Wenn Erstrand über Integration redet, dann nur über Möglichkeiten. Probleme kennt der 63-Jährige nicht. Zumindest nicht in seiner Schule, in der es Kinder mit rein schwedischen Eltern kaum noch gibt. Es ist wichtig, dass die Schüler, die von wo auch immer zu uns kommen, so schnell und gut wie möglich Schwedisch lernen. Wir haben hier sehr kompetente Lehrer, die das auch garantieren können. Dazu muss man von Beginn an Normen und Regeln aufstellen, die dann auch eingehalten werden müssen. Es ist wichtig, dass wir hier in jeder Hinsicht eine Sprache sprechen. Aber die Schüler sollen auch weiter ihre Muttersprache lernen können. In seiner Zeit seien schon Gefängniskandidaten zu angesehenen Ärzten geworden, so Erstrand. Wenn man dem Direktor der Rinkeby-Schule länger zuhört, fragt man sich, warum es überhaupt Integrationsprobleme gibt, warum auch in Schweden Schulen brennen und Rettungsdienste in manchen Stadtvierteln nach Polizeischutz rufen, ehe sie mit ihrer Arbeit beginnen. Bezogen auf seine mehrfach in internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Schule, so Börje Erstrand, sei eines ganz wichtig. Entscheidend ist, ob man sich mit negativen oder positiven Erwartungen seinen Aufgaben stellt. Ich habe immer die positiven gewählt, selbst bei den allerschlimmsten Schülern habe ich darauf gesetzt, dass sie sich in unserem Sinne entwickeln. Und das versuche ich auch immer meinen Lehrern zu vermitteln. Wenn sie im Klassenraum erfolgreich sind, dann sind es die Schüler auch im Leben. Dass sie den Bericht der russischen Untersuchungskommission nicht mögen würden, war von vornherein irgendwie klar. Aber dass Kaczynski und Co. die Ergebnisse der Untersuchung zum Flugzeugabsturz von Smolensk so scharf verurteilen würden, ist schon erstaunlich. Ganz so, als ob die von den Russen nun präsentierte Version des Unfallhergangs, vor allem aber wer den Absturz letztendlich mitverursacht habe, völlig unvorstellbar wäre. Alkohol war in Polen noch nie ein Thema. Das Traurige bei der ganzen Angelegenheit ist nur, dass die zaghafte Annäherung zwischen Moskau und Warschau, die vor allem Premier Tusk eine neue Russlandpolitik ermöglichte, durch die jüngsten Äußerungen des ehemaligen polnischen Premiers Jarosław Kaczynski erneut ausgebremst werden könnte. Ludger Kaczmierczak über die Reaktionen in Polen auf den russischen Abschlussbericht. Wie immer seit jenem denkwürdigen 10. April des vergangenen Jahres trat Jarosław Kaczynski wieder im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte vor die Fernsehkameras. Der Tod seines Zwillingsbruders lässt den polnischen Oppositionschef nicht los. Dass der damalige Staatspräsident Opfer eines profanen Unglücks geworden sein soll, kann oder will Kaczynski einfach nicht glauben. Dementsprechend harsch fiel seine Kritik am Abschlussbericht aus Moskau aus. Dieser sei eine Verhöhnung Polens, sagte der nationalkonservative Politiker. Der Bericht beschuldigt einseitig und ohne Vorlage von Beweisen die Piloten und die Polen. Mehrere Hauptfragen aber bleiben unbeantwortet. Warum hat das Bodenpersonal gesagt, dass das Flugzeug sich auf dem richtigen Kurs befindet? Kein Wort fällt über die Telefongespräche, die der Tower mit Moskau geführt hat. Und warum haben die Fluglotsen nicht rechtzeitig auf die falsche Höhe des Flugzeugs reagiert? Kein vernünftiger Mensch kann diesen Bericht ernst nehmen. Das hieße doch, dass die Crew und die Passagiere ein Selbstmordkommando gewesen wären. Bei allem Kopfschütteln über die vielen Verschwörungstheorien, die Jarosław Kaczynski seit der Tragödie von Smolensk verbreitet, mit seiner Kritik an der Arbeit der russischen Ermittler steht er nicht allein. In dem mehr als 200 Seiten umfassenden Abschlussbericht werden mögliche Fehler der russischen Seite kategorisch ausgeschlossen. Dabei, so der Luftfahrtexperte Marek Sajuszwolski, gibt es eindeutige Hinweise auf Versäumnisse des Bodenpersonals in Smolensk. Dann ist trzech ludzi zamiast dwóch. Im Tower befanden sich drei Personen anstelle der sonst üblichen zwei. Ein Oberst, der dort eigentlich nichts zu suchen hatte, soll reichlich Chaos verursacht haben. Er stand unter Druck, weil er sich Sorgen darüber machte, was wohl passieren würde, wenn das Flugzeug mit dem polnischen Präsidenten an Bord nicht landen darf. Gleichzeitig schimpfte der Fluglotse und sagte, dass die Maschine hier auf keinen Fall landen könne. Leider sagte er das nicht dem Piloten der Tupolev. Er hätte ihm klipp und klar sagen müssen, Alter, vergiss es, du darfst nicht mal einen Gedanken daran verschwenden, hier zu landen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Piloten von dem im Cockpit anwesenden Chef der polnischen Luftwaffe zur Landung gedrängt wurden. General Błaszczyk, bei dem ein Alkoholgehalt von 0,6 Promille im Blut nachgewiesen werden konnte, soll gesagt haben, wenn ihr nicht landet, wird einer hier an Bord ganz schön rummäkeln. Mit diesem Passagier war vermutlich Präsident Lech Kaczynski gemeint. Dessen Bruder Jarosław wiederholte heute seinen Vorwurf, dass Polens Ministerpräsident Donald Tusk die Untersuchung den Russen überlassen und damit eine echte Aufklärung der Tragödie blockiert habe. Der Premier brach nach der Veröffentlichung des Berichts seinen Skiurlaub ab, um mit Innenminister Jerzy Miller über die Ermittlungsergebnisse zu beraten. Erst kürzlich hatte Tusk die einseitigen Schlussfolgerungen aus Moskau als inakzeptabel bezeichnet. Es ist 10 Jahre her, doch die Erinnerung an die Ereignisse von damals will die Betroffenen einfach nicht loslassen. Es geht um den Aufstand in Litauen 1991, als das Land beschloss, der verhassten Sowjetunion den Rücken zu kehren und sich für unabhängig erklärte. Eine Entscheidung, die viele Litauer mit ihrem Leben bezahlen mussten. Eine Entscheidung, die indes niemand bis heute bedauert, geschweige denn in Frage stellt, ob es wirklich wert war, Moskau die Stirn zu bieten. Birgit Johannsmeier über den litauischen Aufstand aus heutiger Perspektive. Ich sitze immer in diesem Sessel. Von hier aus kann ich Darius in die Augen schauen und bin ihm nah. Manche sagen, der Schmerz verginge mit der Zeit. Bei mir wird er von Jahr zu Jahr größer. Mit Tränen in den Augen nippt Vince Gerbutowitsch jener an ihrem Tee. Vis-à-vis neben dem Wohnzimmerschrank hängt das Porträt ihres 17-jährigen Sohnes Darius. Sein Blick ist ernst, das Hemd hochgeknöpft, die Stirn tolle wild. Litauen, Vaterland, ist in den Schal gewebt, den die Mutter auf den Rahmen genagelt hat. Am 13. Januar vor 20 Jahren umarmte Vince Gerbutowitsch jene ihren Sohn ein letztes Mal, bevor er auf die Straße zu seinen Freunden rannte. Schon seit Tagen war Darius in Vilnius mit seinem Motorrad unterwegs. Die sowjetischen Panzer rollten aus den Kasernen. Wir Litauer sollten wieder der ehemaligen Sowjetunion beitreten, hatte Michail Gorbatschow im Radio gesagt. Aber wir wollten nicht. Darius war überall dabei. Er kämpfte für die Freiheit seiner Heimat. Auf dem Weg in die Freiheit hatte sich die ehemalige Sowjetrepublik Litauen am 11. März 1990 von Moskau unabhängig und zu einem demokratischen Staat erklärt. Kurz darauf verließen Lettland und Estland die damalige UdSSR. Aber der Kreml gab sich nicht geschlagen und forderte Litauen am 11. Januar 1991 endgültig zur Umkehr auf. Im litauischen Fernsehen wandte sich der Parlamentsvorsitzende Vytautas Landsbergis an das litauische Volk. Er war unnachgiebig und wollte keinen Kompromiss. Der Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, verlangt, dass in Litauen die Verfassung der UdSSR anerkannt wird. Litauen soll also der Sowjetunion wieder beitreten. Das hieße ja, dass die Besatzung, die 1940 stattgefunden hat, rechtmäßig gewesen sei. Am 13. Januar 1991 umzingelten sowjetische Panzer den Fernsehturm in Vilnius. Sie sollten eine Nachrichtensperre in Litauen durchsetzen. Ganz in der Nähe des Senders lebte auch der 17-jährige Darius mit seinen Eltern. Er sei einfach auf die Straße gerannt und habe sich vor die Panzer gestellt, erzählt seine Mutter Vince Gerbutavicene. Mein Junge wollte die Truppen aufhalten. Dabei wurde er von 5 Kugeln durchsiebt. Erst hörte ich die Gewehrsalven, anschließend die Sirene vom Rettungswagen. Noch wusste ich nicht, dass dort mein Darius gestorben war, aber ich habe Furchtbares geahnt. Den Versuch der Litauer, ihr Fernsehen zu schützen, beendete das Militär blutig. 14 Menschen wurden erschossen oder von Panzern überrollt, mehr als 1000 Litauer verletzt. In Moskau entschieden die Ereignisse vom 13. Januar den Machtkampf im Kreml. Kaum waren in Vilnius Schüsse gefallen, flog Gorbatschows Gegenspieler Boris Jelzin in die estnische Hauptstadt Tallinn, erinnert sich Sigmas Weisswieler. Boris Jelzin verurteilte die blutigen Übergriffe der Sowjetarmee. Es gäbe keine rechtliche Grundlage dafür. Gorbatschow sei ein Mörder, sagte Jelzin. Deshalb steht Gorbatschow bei uns bis heute unter Mordanklage. Boris Jelzin wurde über Nacht zur Leitfigur und hat dadurch die Unabhängigkeit Russlands erreicht, durch Litauen. Nach dem missglückten Militärputsch im August 1991 zerfiel die ehemalige Sowjetunion und Litauen wurde international als souveräner Staat anerkannt. Vince Gerbutavicene schlägt ein Fotoalbum auf. Die ganze Familie habe Litauens Freiheit herbeigesehnt, erzählt sie stolz. Darius war gerade 15, als er sich mit den Eltern in die baltische Menschenkette einreihte. Von Litauen über Lettland bis Estland standen damals 2 Millionen Menschen Hand in Hand. Am 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes hatten die drei baltischen Länder an ihre sowjetische Besatzung erinnert und ihre Unabhängigkeit angemahnt. Vince Gerbutavicene. Natürlich bin ich glücklich, dass Litauen unabhängig ist. Auch Darius träumte immer von einer freien Heimat. Sein Traum hat sich erfüllt. Aber um welchen Preis? Ohne meinen Sohn ist mein Leben traurig und leer. Ja, Bulgarien ist ein lustiges, manchmal sogar sehr lustiges Land. Minister und Leiter von wichtigen staatlichen Behörden wurden massenhaft belauscht in der Vergangenheit. Die Protokolle gelangten an die Öffentlichkeit. Man erfährt nun, wer ein ausgemachter Blödmann ist und wer wem an die Gurgel fährt. Und Bulgariens Ministerpräsident Borissow findet die Lauschangriffe völlig in Ordnung. Seiner Meinung nach müssen alle in der Regierung und in den wichtigen Behörden des Landes belauscht werden können, um Korruption vorzubeugen. Borissows Credo: Seine Minister sollten sich untereinander hassen, damit sie keine Verschwörungen organisieren. Andreas Meyer-Feist über eine skurrile Abhöraffäre und ihre Folgen. In Bulgarien braucht man kein WikiLeaks, man macht sich die Skandale selbst. Hemmungslos ziehen Minister und Behördenleiter übereinander her am Telefon und das wird abgehört. Die Protokolle erscheinen groß aufgemacht in der Tageszeitung Galeria. Zu lesen ist, wer wen an der Gurgel hält und wer ein ausgemachter Blödmann ist. Zunächst wurden nur Gespräche zwischen dem Leiter der bulgarischen Zollbehörde und dem Finanzminister bekannt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bulgariens Ministerpräsident Boyko Borissow findet das alles ganz normal. Was ist schlimm daran, dass sich Sicherheitsbehörden und Politiker gegenseitig belauschen? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Sie müssen nicht nur wissen, dass sie belauscht werden, sie müssen sich bei ihrer Arbeit auch ständig unter Beobachtung fühlen. Borisow rechtfertigt die Lauschangriffe. Für ihn ein Keil des Misstrauens im Geschwür der Korruption bis hinein in höchste Regierungskreise. Ich will nicht, dass meine Minister untereinander Freunde sind. Sie sollen sich nicht mögen. Dann machen sie auch keine krummen Geschäfte miteinander. Sie sollen keine Zeit haben, zweifelhafte Freundschaften zu schließen. Und alles werde ja nur für einen guten Zweck gemacht. Im Unterschied zu früher, als beliebige Bürger belauscht wurden, kontrollieren wir die Regierung jetzt selbst. Natürlich mit der Erlaubnis eines Richters. Tatsächlich macht der Lauschangriff klar, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht, wenn bulgarische Minister regieren. Wohl nicht immer ganz selbstlos, so die Einschätzung vieler Bulgaren, die jeden Tag neue pikante Details erwarten. Die Abhörprotokolle lassen vermuten, dass auf die bulgarische Zollbehörde Druck ausgeübt wird, damit sie die Augen zudrückt vor schmutzigen Geschäften großer Unternehmen. Wichtige Erkenntnisse, aber Abhöraktionen taugen trotzdem nichts, meint der Antikorruptionsexperte Gergi Angelov. Abhören ist eigentlich total sinnlos. In diesem Land werden alle belauscht. Aber niemand wurde aufgrund abgehörter Gespräche verurteilt. Das alles taugt nur zur Erpressung. Und das schadet der Gesellschaft. Der bulgarische Wirtschaftsexperte Krasen Stantschew rechnet vor: Im Vorjahr haben wir 50 Mal mehr Geld für Lauschangriffe ausgegeben als Großbritannien. Das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass jeder diesen Informationswust für seinen eigenen Zweck missbraucht. Bulgarien, Land der Lauscher, seit jeher. Der bulgarische Philosoph Dimitar Shumnaljew wundert sich über nichts mehr. Wir Bulgaren haben deshalb immer Angst, offen zu sein. Wir leben verschiedene Leben und sprechen verschiedene Sprachen. Eine Sprache im Fernsehstudio, eine zweite Sprache zu Hause, eine dritte mit dem Chef, eine vierte mit der Geliebten und so weiter und so fort. Fragt sich nur, welches die echte und ehrliche Sprache ist. Mit Lauschangriffen ist das wohl nicht zu klären. Andreas Mayer feist über Bulgarien skurril. So viel im Europareport heute.